Was hätte ich denn machen sollen? Oh Gott, noch mal. Er war in unserem Haus. Hätte ich mich vielleicht zur Komplizin machen sollen? Glaubst du, die Leute wissen nicht, dass du ein Drogendealer bist? Jeder hier weiß, dass du ein Drogendealer bist. Das ist kein Geheimnis. Was meinst du, was ich deinetwegen alles ertragen muss? Jedes Mal werde ich gedemütigt, wenn ich aus dem Haus gehe. Gehst du eben ins Gefängnis, es ist nur zu deinem Besten. Thank you.